1. Das Wort des Herrn Ergingen mig mit der folgenden Anweisung. 2. Menschensen, lege dem Haus Israel ein Rätsel vor und erzähl ihnen ein Gleichnis. 3. Erkläre ihnen, so spricht Gott, der Herr, ein großer Adler mit gewaltigen Flügeln, langen Schwingen und einem dichten, bunten Gefieder kam zum Libanon und entfernte den Wipfel einer Zedde vor. Er riss die oberste Spitze ihrer Triebe b, bracht sie in ein Land von Handeln und setzte sie in eine Stadt von Korfluten ab. 5. Danach nahm einen Setzling aus jenem Land und pflanzte ihn auf ein Fruchtbeersfeld, er setzte in y ein Weiden einen Ort mit reichlich Wasser. 6. Der Setzling wuchs und entwickelte sich zu einem Weinstock, der zwar niedrig blieb, dessen Ranken sich jedoch dem Adler zuwandten, waren sein Wurzeln unter ihm blieben, so trieb zweigen bildet Schoss aus 7. Es gab jedoch noch einen anderen großen Adler mit machtigen Flügeln und dichtem Gefieder, dem dieser Weinstock sein Wurzeln und zweigen entgegenstreckte, damit er in bewasset, anstatt das Beet zu nutzen, in dem geflant war. 8. Debi war auf gutem Boden und reichlichem Wasser geflant worden, empraktig zweig zu treiben, Fruchte zu tragen und ein herrlicher Weinstock zu werden. 9. Frage sie nun, so spricht Gott, der Herr, wird dieses Vorhaben gelingen? Wird der erste Adler nicht die Wurzeln ausreißen und die Fruchte abschneiden, sodass Aljungen Blätter verdorren? Es wird weder groß Kraft noch viel Volk notig sein, in aus seinen Wurzeln zu haben. 10. Obwohl er geflant ist, stellt sich die Frage, aber gedeihen wird er nicht vollständig vertrocknen, sobald in der Ostwind trifft, und genau dort verdorren, wo er gewachsen ist. 11. Daraufhin empfing ich erneut ein Botschaft des Herrn. 12. Frage dieses widerspenstige Volk, ob sie die Bedeutung dieser Bilder verstehen, und erkläre ihnen, der König von Babylon kam nach Jerusalem, nahm dessen König soe die Führenden bienten gefangen und führte sie mit sich nach Babylon. 13. Er wollte einen nachkommen aus dem königlichen Geschlecht aus, schloss einen Vertrag mit ihm und verpflichtet in durch einen Eid, waren die einflussreichen Männer des Lands wegführt. 14. Dies Gesche, damit das Königreich schwach blieb, sich nicht wieder erheben konnte und den bestehenden Vertrag einhielt, seinen Fortbestand zu sichern. 15. Dr. New König lente sich gegönnen auf, indem gesandte nach Ägypten schickte, förder und ein großes Heer anzufordern, wird ein solcher Mensch Erfolg haben oder der Strafe entgehen, nachdem den Vertrag gebrochen hat. 16. So war ich lebe, spricht Gott, der Herr, wird in Babylon sterben, wohnsitz jenes Königs, der in ersten die Mark bracht und dessen Ede missaktet soe dessen Vertrag gebrochen hat. 17. Auch der Pharao wird im Krieg trotz seiner großen Heersmark nicht beistehen, wenn Belagerungswall aufgeschüttet und termeriktet werden, zahlreich Menschenleben zu vernichten. 18. Die den Eid missaktet und den Vertrag gebrochen hat, obwohl sein Zusage gegeben hat, wird den Konsequenzen seines Handelns nicht entkommen. 19. Die Schau verkündet Gott, der Herr, so war ich lebe, wird ich in für den Eid, den bei mir geschworen und missaktet hat, so ich für den Vertrag, den gebrochen hat, zur Rechenschaft ziehen. 20. Ich wird mein Netz über in Orsafen, so dass sich in meinem Gon verfangt, und in nach Babylon bringen, dort über in Wegen seiner Trulosigkeit gericht zu halten. 21. Als seine Leitsoldaten werden im Kampf fallen, und die Überlebenden werden in El Himmelsrichtungen zerstreut werden, damit erkennt, dass ich, der Herr, dies angekündigt habe. 22. So spricht Gott, der Herr, ich selbst werde einen zarten Zweig vom hohen Wipfel der Zedernemen und in auf einen hohen, erhabenen Berg pflanzen. 23. Auf dem Gebirge Israels werde ich in einsetzen, wo Zweig treiben und Fruchte herverbringen werde, bis ein majestatisch Zedde ist, in deren Schatten Vogel aller Art zuflucht finden. 24. Dann werden Alborn des Felds erkennen, das ich, der Herr, den hohen Baum erniedrigen den niedrigen Erho, den grünen Baum vertrocknen lasse und den duren zum Bluhen Brinch, ich, der Herr, habes gesagt und werd es ausführen.